Erschwerend kommt hinzu, dass seit einiger Zeit offen kremlnahe und völkische Ideologen den Kurs der Partei bestimmen, die den liberalen Westen unverhohlen als Feind betrachten. Trotz eines bis heute gültigen Unvereinbarkeitsbeschlusses der Partei sind gerade die führenden Kräfte von den Ideen der identitären Bewegung und ihres österreichischen Vordenkers Martin Sellner sowie denen des russischen Nationalisten Alexander Dugin durchdrungen. Zentrale Parteifunktionäre wünschen sich den Sieg Russlands in der Ukraine, hoffen auf den Zerfall des ihrer Meinung nach dekadenten Westens. Sie wollen aus der NATO austreten und denken, mal mehr, mal weniger offen, über die Vertreibung von Millionen von Menschen nach, darunter auch von Staatsbürgern mit migrantischem Hintergrund. Vieles davon ist innerhalb der Partei nicht ganz neu. Vieles wurde an mehr oder weniger verdeckter Stelle schon einmal geäußert. Man muss nur genau hinsehen. Über viele Jahre hinweg hat das gemeinwohlorientierte Medienhaus Korrektiv zu dieser Partei recherchiert, hat führende Politiker, im Hintergrund agierende Einflüsterer, Ideologen vom Rand und Mehrheitsbeschaffer auf Parteitagen beobachtet. Viele, die irgendwann aus der Partei austraten, kamen danach auf Korrektiv zu und plauderten aus dem Nähkästchen. Die Berichterstattung über das Potsdamer Geheimtreffen sorgte für große Aufmerksamkeit. Das hier dargebotene Gesamtbild geht weit darüber hinaus. Dieses Buch stützt sich auf die vieljährigen Recherchen von Korrektiv, aber auch auf die wertvollen Recherchen anderer Medien zu dieser Partei und ihren radikalen Inhalten. Die AfD ist die Partei der Entgrenzung geworden, eine Partei Russlands und der Vertreibung, und sie hat die liberale Welt, in der wir leben, zum Feind erklärt. Zudem sinniert das Mitglied des AfD-Bundesvorstandes Maximilian Krah offen über die Abschaffung universeller Menschenrechte. Die AfD hatte Krah für die Europawahl am 9. Juni 2024 nominiert. Dieser Weg der Radikalisierung der Partei zeigt sich in Programmen, Reden, Aussagen einzelner Politiker sowie deren Büchern. Sie ähneln zum Teil frappierend Aussagen rechtsradikaler und völkischer Ideengeber. Wie ein Puzzle setzt sich aus diesen Aussagen ein Gesamtbild zusammen. Das Bild einer Partei, die den Weg in die Entgrenzung nicht nur eingeschlagen hat, sondern schon weit auf ihm gegangen ist. Schaut man auf dieses Gesamtbild, dann wird deutlich, die Masken sind gefallen. Niemand kann mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Es ist jetzt klar, was die AfD mit Deutschland und Europa vorhat, wenn sie jemals an die Macht gelangen sollte. Das geht selbst vielen alten Parteimitgliedern zu weit. Ihnen sollte der Weg zurück aus der radikalisierten AfD ins demokratische Lager geebnet werden.